wollte nie sein wie ihr. Es ist einfach nur hart, hart für mich, die Kinder zu sehen mit deinem Lachen im Gesicht. Denn von damals, nein, kannte ich das nicht. Es war einfach nur bitter, Mama liebte mich nicht. Man, sie schlug auf mich ein, ließ mich tagelang weinen. Ich war ganz allein, ja, mit meinem Bruder daheim. Mit 16 war es so weit, gingen zusammen ins Heim. Und ab da veränderte sich mein ganzes Leben und mein eigenes Ich. Ich wurde Rapper und machte Hit für Hit. Für die Kids auf den Straßen reiche der Shit. Heute rück ich in einem anderen Licht. Nimm sie alle an die Hand, nimm sie alle noch mit. Herzlich willkommen, Lady, auf meinem eigenen Schiff. Heute bin ich für sie da, heute bin ich für sie da. Denn sie rufen meinen Namen, denn sie rufen meinen Namen. Und du schreist und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du schreist und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Ich wollte nie sein wie ihr. Ich wollte nie sein wie er. Und sie reden und sie tun, als ob ihr nichts wär. Papa sagte zu mir, Junge, du musst noch viel lernen. Denn das Leben ist hart und ich wurde Soldat. Manchmal heißt es einfach nur Kopf oder Zahlen. Mann, die Gang ist die Familie. Meine Eltern geschieden. Mama war für mich nicht da, lässt mich einfach liegen. Mann, ich war grad mal 7. Ich war grad mal 7. Alles war kaputt. Alles war nun zerstört. Ich wusste gar nicht mehr zu wem ich gehöre. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich wollte einfach nur noch gehen. Lieber Gott, gib mir einfach den Segen. Mann, ich konnte nicht mehr, ich lag nur noch am Boden. Endlich frei zu sein, guck wie ein Adler da oben. Weg von Dealern, Junkies und den ganzen Ganoven. In meiner Story hab ich nicht einmal gelogen. Und du scheißt und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du scheißt und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du schreist und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du schreist und du dealst und du drohst und du schlägst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr. Und du weinst und du traust und du leidest und du fühlst. Und ich sag, ich wollte nie sein wie ihr.